mein Herz ist bereit. Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Mein Herz ist bereit. Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Wache auf, meine Ehre, wache auf, wache auf, wache auf, Psalm und Harfe. Wache auf, meine Ehre. Wache auf, meine Ehre, wache auf, Psalter und Harfe. Wache auf, wache auf, wache auf, wache auf, wache auf, Psalter und Harfe. Aufwachen, früh will ich dich, Gott, über den Himmel. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Ehre über alle Welt. Erhebe dich, Gott, erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Ehre über alle Welt. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Ehre über alle Welt.